Herzlich willkommen zur Vorstandssitzung des Piraten-Bundesvorstands. Es ist 20:05 Uhr, zumindest gerade gewesen. Die Versammlungsleitung würde ich machen. Protokoll hat sich Gabriele dankenswerterweise bereit erklärt und eingetragen über die Zulassung von Gästen und Audioaufzeichnungen. Nun, wir sollten das mal als Beschluss fassen, dass das immer der Fall ist, glaube ich, für die öffentlichen Sitzungen. Anwesend sind bis auf Hermi, Michael, Stefan Bartels, und Michael Ebner steht unten bei, entschuldigt zweimal drin übrigens, und Lothar, zumindest 5 Vorstandsmitglieder, damit sind wir beschlussfähig. Die Genehmigung des letzten Protokolls ist Tagesordnungspunkt 1. Da steht im Augenblick nur Carsten drin. Wenn jemand mich bitte mit eintragen könnte, wäre es super. Fehlen aber trotzdem noch Stimmen, um. Mich bitte auch eintragen, wenn es mir ganz lieb. Ich bin hier gerade woanders. Okay, damit haben wir 5 Stimmen dafür und das Protokoll ist angenommen. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 2, der Termin der nächsten Sitzung. Der ist etwas ungewöhnlich, nicht in 2, sondern erst in 4 Wochen, weil übernächste Woche Donnerstag ein Feiertag ist und wir uns da einen Tag freigenommen haben. Deswegen ist die nächste Sitzung am 18.06.2015 wieder um 20 Uhr wieder im Mumble und gilt damit als eingeladen. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3, der Bericht des Vorstands. Der fällt bei mir relativ kurz aus. Ich war bei der Wahlparty in Bremen und Bremerhaven. Und ich habe ein paar Mumble-Sitzungen gehabt, um die Themenumfrage, die bei dem 1V-Treffen besprochen wurde, vorzubereiten und habe halt so die üblichen Mumbles die letzten 2 Wochen gehabt. Gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Scheinbar nicht. Dann wäre Carsten dran. Ja, hallo, schönen guten Abend. Das eine oder andere Mumble, so wie es im Pad steht. Und ansonsten normales Tagesgeschäft. Das ist das, was so die letzten 14 Tage anstand. Außergewöhnlich war ein bisschen einmal das also kommunalpolitische Camp in Goslar letzten Samstag in Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2016 in Niedersachsen. Dankeschön. Gibt es Fragen an Carsten? Scheinbar auch nicht. Dann, Christus, wärst du dran. Also ich bin gerade bei einer Kultur-TTIP-Veranstaltung im Büro von Simon. Das ist der AGH, also der Simon Kapelewski war heute Nachmittag bei dem Kultur, also der Deutsche Kulturrat hat gegen TTIP gestimmt, sprich alle 241 Vereinigungen haben sich dagegen ausgesprochen und da gab es eine Demo auf dem Brandenburger Tor. Ich war gestern in der P9, war sehr schön. Ich habe dort in einer Crew-Treffen, wie auch immer das hieß, das weiß Gabriela besser als ich. Dann war ich davor auf einer Demo, die aufgerufen worden ist gegen VDS. Dann war ich, Gott, wo war ich denn? Dann war ich in Bremerhaven auf der Abschlussparty, war donnerstags in Bremen, habe dort geholfen. Am Freitag habe ich in Bremerhaven beim Wahlkampf geholfen, Donnerstag ebenfalls. Dann war ich nach der Bremer Geschichte, war ich 4 Tage im Bett, also ich war krank, oder 5. Ja, das war es dann eigentlich. Letzten 2 Wochen. Also wenn ich was vergessen habe, werde ich es nachtragen. Wenn denn Fragen sind, bitte stellen. Zum Beschluss zu? Was? Ob es einen Beschluss zu gab? Dass ich krank war, oder was? Ja, klar. Sag mal, Alter! Hat er heute schon zwei Probleme, ja? Ja, freut schon mal aufs Wochenende. Okay. Bevor das hier ausartet, lieber Carsten, lieber Christoph. Lieber Carsten, dann werden wir nächstes Mal scharf essen und dann wirst du sehen, wie es funktioniert mit krank werden, gell? Ich freue mich auf deine Tränen. So, nehmt euch ein Zimmer. Zurück zur Tagesordnung. Wenn keine Fragen an Christus sind, dann wäre Bernd dran. Jo, dann guten Abend an alle, auch die Zuhörer natürlich. Ich war wie üblich bei ein paar Mumble-Sitzungen, diese SG, AG und sonstigen Sitzungen. Dann natürlich diese üblichen Mails, Telefonate, Tickets und so weiter. Dann Website tun sich auch Dinge. Da steht vielleicht demnächst dann nochmal ein Treffen an. Da ist gerade die Terminfindung für diesen Relaunch im Prinzip. dann verschiedene Sachen Orga bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit und den Dingen, die da geschehen und sich verändern werden vielleicht. Dann wollte ich eigentlich nach Marienbad zu dem internationalen Treffen. Da hat leider eine Autopanne ein bisschen dazwischen gefunkt, kurz vorm Ziel. Und dann habe ich spontan ein bisschen Urlaub gemacht und war in der relativ internetarmen Oberpfalz unter anderem. Gibt es dazu Fragen? Höre ich da leise Kritik gegen meine Heimat? Nee, niemals würde ich den Bereich der Moosbüffel kritisieren. Ich weiß nicht, was er mit Internet meint. Also hier haben wir 100 Mbit. Ja, kommt halt aus Thüringen. So, ja, ich habe eine Frage. Was für eine Umstrukturierung der Öffentlichkeitsarbeit? Das war so ein Schlagwort, der mich, was machst du da? Ja, ich beobachte unter anderem die weiteren Entwicklungen der Sachen, die unter anderem im Weimar besprochen wurden. Und ich erinnere auch an das nette Telefonat heute mit dir dazu. Okay, wenn du das meinst, dann freue ich mich über deine Tätigkeit in diesem Bereich. Danke. Okay, weitere Fragen? Scheint nicht. Dann vielen Dank. Und Stefan, Lothar und Hermi sind nicht da. Marc, du bist der Nächste. Ja, ich darf dann die Mitgliederstatistik kurz vorlesen, die sonst immer Hermi vorträgt. Im Moment Gesamtmitgliederzahl 19.305, davon stimmberechtigt 5.421, schwebend im Moment 84 und verifiziert 1.367. Dem geneigten Sitzungsteilnehmer wird auffallen sein, dass die Mitgliederzahl doch deutlich geringer ist als beim letzten Mal. Das liegt einfach daran, dass zwei größere Landesverbände, nämlich Berlin und Bayern, gestrichen haben. Also alle, die seit ich glaube seit 2 Jahren mit dem Beitrag überfällig waren, wurden mehrfach gemahnt und erinnert und nochmal gemahnt und nochmal erinnert und dann letztendlich dann gestrichen. Was noch neu ist, es gibt die Mitgliederstatistik jetzt immer tagesaktuell unter dem finanzen.piratenpartei.de Portal, wo auch tagesaktuell die Buchungsstände dargestellt werden. Da vielen Dank an Lothar und den Link gibt es hier im Pad. Was ich gemacht habe, ich war auf der Wahlparty in Bremerhaven. Dann habe ich an dem Newsletter rumgebaut, den es eigentlich schon längst geben sollte. Da gab es einige Problemchen noch, die dann auch gelöst werden wollen. Also im Endeffekt hat es mir im Moment mindestens 10 Stunden gekostet und sieht aber im Moment gut aus, dass er wahrscheinlich jetzt dann im Anschluss noch rausgehen kann. Ich habe an mehreren Mumbles teilgenommen, also an der Vorstandssprechstunde, an unserem Arbeitsmumble, Gänsegmumble und an einem zu der Umfrage. Gibt es Fragen an Marc? Das scheint auch nicht der Fall. Michael hat was eingetragen, ist aber nicht da, demzufolge nur zu Protokoll genommen. Und wir sind durch den Tagesordnungspunkt 3 und kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Anträge. Der Antrag 1 ist WLAN-Freifunkrouter als Giveaways. Von wem ist der? Wer mag was dazu sagen? Ja, ist Matthias C. laut Redmine. Ist er da? Vielleicht können wir mal da so einen Autoresponse einrichten, dass immer, wenn dieses Abstimmungsticket erstellt wird, der Antragsteller einen Hinweis bekommt, dass eingeladen wird. Ich weiß, Carsten macht das schon manuell, aber vielleicht so automatisiert mit Erinnerung wäre vielleicht ein Feature, das wir irgendwann mal haben könnten. Ja, okay. Vielleicht für meine Vorstandskollegen ganz kurz zur Info. Wir haben 4 Stimmen dagegen. Das heißt, wenn sich noch einer dagegen eintragen würde, wäre der Antrag auch abgelehnt. Ansonsten ist jetzt die Frage, möchte jemand was zu diesem Antrag sagen? Ich glaube, Lothar hat einen ganz gut klar gemacht. Der eine, okay, der fehlt, bist du, Sekor. Nochmal bitte? Die eine Stimme, die fehlt, um den Antrag abzulehnen, ist die deine. Ja, ich würde trotzdem gerne wissen, ob jemand was zu dem Antrag noch sagen möchte, bevor ich meine Stimme eintrage. Ja, vielleicht sollte man ganz kurz den Einwand von Lothar für die Aufzeichnung zusammenfassen. Im Wesentlichen geht es darum, dass der Wert dieser Router wohl eine Grenze überschreitet, die für Giveaways möglich wäre und es deswegen quasi gar nicht möglich wäre, die hier so ohne weiteres zu verschenken. Ja, okay. Dabei. Ich habe jetzt Enthaltung eingetragen, weil es nicht wirklich... Christus, du machst Echo. weil eigentlich ist es ja ein Antrag auf eine schriftliche Erklärung und diese schriftliche Erklärung sollten wir natürlich schon in einer geordneten Weise abgeben, wie wir dazu positioniert sind und nicht einfach sagen, hey, wir äußern dazu uns nicht. Also es ist ja jetzt nicht der Antrag, dass wir hier massenweise Router verschenken. Ja, auf der anderen Seite ist der Antrag von Matthias C. Und wenn der Antrag darauf hinausläuft, dass er uns nur Arbeit macht, was mit einer einfachen Anfrage beim Schatzmeister auch zu erledigen gewesen wäre, bin ich durchaus bereit, den Antrag auch trotz deiner berechtigten Ausführung einfach abzulehnen. Okay, aber ich habe meine Stimme eingetragen. Das heißt, der Antrag ist abgelehnt. Ich mache das mal zum Bevorzug, Stefan, dann ist es mit den Echos besser. Kann man mich bitte auch auf Ablehnen machen? Danke. Okay. Oder wollt ihr jetzt eine... Nein. Danke. Nein, Christus, wollen wir nicht, der ist abgelehnt. Ne, ich kann auch jetzt eine Rede halten oder so, aber ich bin halt dagegen. Jo, okay, damit ist der Antrag abgelehnt und wir kommen zum Antrag 4.2, Kampagne der Humanistischen Union. Die Antragstellerin ist Ute Elisabeth Gabelmann. Ist sie da? Das ist schade. Gibt es jemand, der etwas zu diesem Antrag sagen möchte? Können wir bitte in der nächsten Zeit, wenn es Antragsteller gibt und die nicht da vor Ort sind, dass man den verschiebt oder sonst was? Wir ziehen uns da irgendwas raus und die Leute, also da gibt es Antragsteller, die einfach nicht da sind. Finde ich persönlich eine Unverschämtheit. Naja, es mag in dem einen oder anderen Fall einen Grund geben, warum jemand zur Sitzung nicht kommen kann, obwohl er einen Antrag gestellt hat. Aber es wäre schon schön, wenn wir da irgendwie eine Kommunikationsform finden würden. Da stimme ich dir zu. Gut, nichtsdestotrotz, gibt es jemanden, der etwas zu diesem Antrag sagen möchte? Das scheint nicht der Fall. Dann würde ich meine Vorstandskollegen bitten, ihre Stimmen dazu einzutragen. Hey, wir müssen heute alles einstimmig beschließen, weil sonst kriegen wir keine Beschlüsse zusammen. Ne? Doch, das ist die... Die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Ach so, ich ziehe meinen Beitrag zurück. Das sind ja Sitzungsbeschlüsse. Okay, damit haben wir 4 dafür. Das heißt, der Antrag ist an der Stelle angenommen. Danke, Marc, für den Hinweis. Und wir kommen zum Antrag 3, inaktive Servicegruppen aufräumen. Der Antrag ist von X-Wolf. Ist der da? Heute leider scheinbar auch nicht. Sehr schön. Also nicht schön, aber auch okay. Gibt es etwas, zu dem Antrag sagen möchte? Ja. Jo, dann los. Ja, prinzipiell finde ich das sehr gut, dass sich da jemand hinsetzt und mal nachguckt und wo noch Aktivitäten laufen und wo nicht. Prinzipiell bin ich natürlich also für diese, das sind ja eigentlich 2 Anträge, wo wir eigentlich gemeinsam diskutieren können. Andererseits möchte ich nicht, dass wir da irgendwelche Leute überfahren, die vielleicht irgendwie durch Dinge die letzten 1-2 Jahre nicht wirklich dazukommen sind. Vielleicht, weil nicht keine Anfragen da waren, vielleicht, weil irgendwelche anderen Dinge im Vordergrund standen. Wir hatten ja auch 2 harte Wahlkampfjahre hinter uns in einigen Bundesländern. Also ich wäre dafür, dass wir das prinzipiell annehmen, allerdings noch einfügen, hey, bitte die 2-3 Leute, die da aktiv waren, direkt drüber nochmal zu hören, nochmal anzuschreiben, bevor man da dann wirklich tätig wird und vielleicht Dinge auf inaktiv setzt. Also würdest du dazu tendieren, den Antrag abzulehnen? Oder würdest du ihn ablehnen? Gibt es weitere Wortmeldungen? Also wenn ich Bernd richtig verstanden habe, dann wäre es im Endeffekt den ersten Antrag quasi in den zweiten zu integrieren, weil da ist es ja im Endeffekt so, dass aufgefordert wird, eben irgendwie Aktivitäten zu belegen. Und im Prinzip diese Aufforderung, die fehlt mir halt dann beim ersten. Ja, ich meine, da geht es jetzt nicht um wirklich belegen, sondern prinzipiell, das sind alles ehrenamtliche Leute, die da ihr Freizeit investieren. Und da kommt es einfach mal vor, dass Dinge nicht im Vordergrund stehen, insbesondere wenn vielleicht auch keine Anfragen da sind. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch an die Statistik, die da irgendwann vom Bundestagswahlkampf relativ zeitnah agiert hat und jetzt vielleicht auch seit einem Jahr keine Anfragen mehr bekam oder seit 2 Jahren. Aber wenn man die Leute vielleicht anschreibt, kommt da auch sofort wieder was, wenn man da fordern. Also einfach mal die 2-3 Leute, bevor man da was tut, anschreiben, wie die Interessenslage ist. Und wenn die negativ ausfällt, dann können wir die Dinge gerne dicht machen. Darf ich? Oder gibt es da irgendwie? Es ist ja schön, dass der Wolfgang, also der Ex-Wolf, da irgendeinen Antrag gestellt hat. Es wäre halt super gigantisch, wenn die SGs auch mal selber gefragt wären, bevor wir irgendwelche SGs zumachen, die vielleicht mit 3, 4, 5 Leuten sind. Ich erinnere daran, Beispiel SG-Gestaltung war jetzt nach dem Wahlkampf relativ ruhig und jetzt funktioniert's wieder. Jetzt sind die Leute auch wieder aktiv. Und da irgendwie ein Antrag außerhalb von, weiß ich nicht, also ich bin dagegen. Also einfach da einen Antrag zu stellen, SGs zuzuschließen, nicht hier vor Ort sein, finde ich persönlich, geht gar nicht. Okay, gut. Gibt es weitere Wortmeldungen, Redebeiträge zu dem Antrag 4.3? Scheint nicht der Fall, dann würde ich meine Vorstandskollegen darum bitten, ihre Stimmen einzutragen. Ist mein Name, der bin auch gerade reingekommen. Ich bin dagegen. Mag mich jemand antragen? Hallo Stefan. Wie ist es denn in Hamburg, lieber Stefan? Nee, ich bin nicht mehr in Hamburg, ich bin zu Hause. Okay, es fehlen noch Stimmen von allen außer Carsten. Man möge mich bitte dagegen, also ich bin dagegen. Okay. Ich trage mich mit Enthaltung ein, weil ich werde mit X-Wolf nochmal sprechen, ob er da Interesse hat, die Leute direkt anschreiben oder auch Leute bei uns in der Verwaltung, um dann drüber nochmal irgendwie nachzudenken und notfalls zu handeln. Gut, dann würde ich dem Antragsteller, so er denn da wäre, mitteilen, dass sein Antrag nicht angenommen wurde, weil wir nur eine dafür und eine der Gegenstimmen haben und in dem Fall die Dafürstimme nicht ausreicht. Und wir kommen zum Antrag 4.4. Das ist quasi der Teil 2 davon. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Scheint nicht dafür. Auch hier wieder das gleiche Bild. Nehme ich an, oder? Christos, bist du dagegen, oder? Also, machst du das wieder genauso? Oh, Christos ist weg. Okay. Nichtsdestotrotz ist auch dieser Antrag nicht angenommen. Weitere Anträge gibt es nicht, oder? Okay. Auch sonst nirgends. Also, glaube ich zumindest. Damit kämen wir zum Tagesordnungspunkt 5, Sonstiges. Die Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung sind verlinkt. Und der Werbeblock. Von wem auch immer das hier eingetragen wurde, bitte schieß los. Ich hatte das auch nur eingetragen. Ich hatte das nur mal gedacht, kann wir sowieso immer viele Leute haben, die gerne irgendwas beworben haben möchten. Könnten wir es ja unter Sonstiges einfach mal einführen. Das waren die beiden Dinge, die mir so ad hoc eingefallen sind. Okay, also es gibt einmal hier in dem Werbeblock, dann würde ich es gerne noch mal ganz kurz wiederholen, nie wieder vds.de als Link auf eine Seite, in der Statements gesammelt werden zum Thema Vorratsdatenspeicherung beziehungsweise warum wir nie wieder eine haben wollen. Und es gibt den Link auf freiheit-statt-angst.de Aufruf. Da geht es um die kommenden Freiheit-statt-angst-Demos. Gibt es weitere, die unter Sonstiges... Oh, okay, hier ist noch ein Link aufgepostet. Hoffentlich wird das jetzt dann nicht zu viel. Verfassungsschützen.de, keine Straffreiheit für den Geheimdienst. Das ist aus dem Beschluss der humanistischen, aus dem Beschluss, den wir vorhin zum Thema gefasst haben, der da die humanistische Union aufnimmt. Gibt es weitere Punkte, die unter Sonstiges gehören? Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar gerade FSA, dort diese Ausschreibung, wie das aussieht, da war ja eine Ausschreibung, ob da was gemacht worden ist oder ist die hinfällig, weil sich keiner beworben hat. Okay, das wären Fragen an den Bufo. Ganz kurz noch, Klaus, gibt es irgendwas, was noch unter Sonstiges sollte? Ansonsten gehen wir dann einfach nahtlos über zu Fragen an den Vorstand. Gut. Nicht so, also kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6. Ich glaube, das sollten wir irgendwann mal zusammenfassen. Die Frage von Klaus, weiß da jemand was dazu? Also mir ist keine Bewerbung bekannt. Ich wüsste nicht, dass irgendwas aufgelaufen wäre. Ich kann es aber auch nachvollziehen, weil wir hier eine Situation haben, nicht nur eine Demonstration in Berlin zu organisieren, was ja schon ein relativ hoher Zeitaufwand, Arbeitsaufwand immer gewesen ist, sondern jetzt flächendeckend über die Republik irgendwo, weiß nicht, in welcher Anzahl wir da jetzt bei der FSA Demonstrationen sind. Also es ist nichts gekommen. Das heißt, da könnte man jetzt eigentlich gleich den Aufruf noch dranhängen. Hey, nach dieser dezentralen Struktur, bitte Landesverbände, kümmert euch darum, dass bei euch im Landesverband jemand da ist, der dann auch mit den anderen Landesverbänden entsprechend vernetzt ist. Ja, genau. Ja, gut, Dankeschön. Beziehungsweise vielleicht eine Bitte von mir, weil ja die Bewerbungsfrist ist abgelaufen. Das macht jetzt wenig Sinn, dass ihr die Bewerbungsfrist vielleicht nochmal verlängert, weil ich habe mittlerweile mit Digital Courage und einige gesprochen, ich wäre eventuell bereit, mich dann zu bewerben. Schicken. Okay, dann habe ich schon mal weitere Fragen, und zwar, also Klaus, ist es beantwortet, oder? Ja, ich denke, wie gesagt, macht einfach, wenn ihr euch das entschließen könnt, die Bewerbungsfrist nochmal zu verlängern, dann einfach eine Nachricht. Ne? Okay, bestenfalls. Ja, Abend zusammen. Wie hoffentlich bekannt ist, organisiere ich mit vielen Leuten die Cannabis XXL-Messe. Ich wollte mal wissen, ob ich einen festen Ansprechpartner haben kann, um zum Beispiel Sachen zu bestellen. Weil so langsam brennt mir so ein bisschen die Zeit im Nacken. Abgesehen davon möchte ich natürlich selbstverständlich den Vorstand herzlich zu dieser Messe einladen. Das war die, von der wir beschlossen haben, dass wir sie gut finden, nicht wahr? Ja, ich denke schon. Okay, ich finde sie gut. Wann ist sie denn? 10. bis 12. Juli in München. Okay, 10. bis 12. Juli in München. Andreas, du, ich habe da eine Anfrage an Sven, der für mich viele gute Dinge tut, geschickt. Der, denke ich, würde dich anschreiben und den kannst du in der Sache auch ganz direkt anschreiben. Das hört sich gut an. Dann habe ich einen Ansprechpartner. Das reicht mir auch. Super, danke. Okay. Gibt es weitere Fragen an den Vorstand? Scheint nicht der Fall. Dann würde ich gerne noch einen kleinen Hinweis loswerden. Das hätte ich eigentlich unter Sonstiges bringen können, aber egal, habe ich vergessen. Nur für den Fall, dass es irgendjemand interessiert. Ich habe vom 1. bis zum 12. Juli Urlaub. Bin da auch nicht da, verschwinde also. Fiel mir nur gerade ein, weil 10. bis 12. erwähnt wurde. Na, dann stellst du den Umlauf an, dann gucken wir mal, was wir rauskommen. Ne? Vergiss es. Ich habe das Flugticket schon gebucht. Ich warte bloß noch aufs Visum. Okay, gibt es noch weitere Fragen an den Vorstand? Dann würde ich vorschlagen, wir beschließen die heutige Sitzung um 20.32 Uhr. Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen für ihre Beiträge, bei den Antragstellern für die Anträge und bei den Zuhörern für ihr Interesse und wünsche allen einen schönen Abend und wir hören uns dann in 4 Wochen. Dem schließe ich mich an. Einen schönen Abend. Dankeschön. Ciao. Schönen Abend zusammen. Auch von mir einen schönen Abend. Ich nur kurz noch mal. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.